Finale. Es ruft der Politkommissar. Mein Herz ist hart, weich ist nur die Schale. Und was ich sag, ist selten wahr. Wir bestimmen euer Leben. Ob ihr das wollt, ist ganz egal. Was ihr braucht, werden wir euch geben. Schickt die Rechnung und Michel zahlt. Herzlich willkommen in der EU, die SSR. In dem Einheits die Völker stand. Herzlich willkommen. Und nimm es bitte nicht so schwer. Manche sind gleicher und ihr seid uns gleich. Und scheißegal. Braucht keine Familie mehr und auch keine Religion. Macht euren Kopf schön leer. Wir übernehmen das Denken schon. Wir schützen euch vor Diskriminierung, auch wenn ihr Kinderficker seid. Wir sind der erste Schritt zur Weltregierung. Bald ist der Einheitsbrei bereit. Herzlich willkommen in der EU, die SSR. In den Einheitsvielvölkerstaat. Willkommen in der EU, die SSR.